Heute erhältst du von mir eine Meditationsübung, die du die nächsten 30 bis 40 Tage täglich wiederholen solltest. Und danach, wann immer du Lust dazu hast, also es macht auf jeden Fall Sinn, diese Übung in regelmäßigen Abständen zu wiederholen. Sie dient dazu, dass du und dein Selbst mit dem großen Ganzen verbunden wird und aktiviert die Verbindung mit dem universellen Feld. Und jetzt bitte ich dich, dich irgendwo gemütlich hinzusetzen, deine Füße auf den Boden zu stellen. Du kannst den Rücken entweder gerade haben, wie in einer Meditation, deine Hände auf den Oberschenkeln zu liegen haben. Du kannst aber auch dich gemütlich in einem Sessel nach hinten anlehnen und die Hände auf den Armlehnen zu liegen kommen lassen. Entscheide das so, wie es für dich passend und angenehm ist. Und dann bitte ich dich, für den Beginn dieser Meditationsübung deine Hände kurz unterhalb des Bauchnabels zu positionieren, übereinander gelegt, so als wollen sie beide einen Schatz, der sich darunter verbirgt, sanft halten. Und wenn du nun dreimal tief einatmest, dann bitte ich dich, genau dorthin zu atmen, sozusagen mit dem Atem die Bauchdecke zu heben, sodass deine Hände, die diesen Bereich stützen, sich hin und her bewegen. Danach kannst du, wenn du möchtest, deine Hände wieder entspannt auf die Oberschenkel legen oder auf die Armlehnen, so wie es für dich für diese Übung angenehm erscheint. Dann legen wir los. Atme nun dreimal tief ein und wieder aus und achte dabei darauf, dass dein Atem die Bauchdecke hebt und beim Ausatmen sich die Bauchdecke senkt und damit deine Hände in einem Rhythmus nach vorne und hinten bewegt werden. Stelle dir dabei vor, dass du durch den Atem Energie genau an diesen Platz kurz unterhalb des Nabels transportierst und diese Energie sich in Form eines gelben Balls darstellt. Atme ruhig weiter und spüre diese Stelle unterhalb deiner Hände, die du durch den Atem hin und her bewegst und dabei eine gelbe Sonne oder ein gelber Ball unter deinen Händen entsteht. Genieße diesen kraftvollen Akt und stelle dir vor, wie von diesem goldenen oder gelben Ball Strahlen ausgehen. Du kannst nun deine Hände in eine gemütliche Position legen. Stelle dir aber weiterhin diese goldene Sonne oder diesen goldenen Ball vor. Und nun bringe bei jedem Einatemzug Energie in diesen Ball, verstärke die Strahlung, die du beim Ausatmen in dein gesamtes Nervensystem schickst. Die Strahlen erhellen dein gesamtes Nervensystem in deinem Körper. Und bei jedem Ausatmen schickst du diese Strahlen durch den gesamten Körper, überall dorthin, wo Nerven und Nervengeflechte sich befinden. Einatmen in den Ball und ausatmen in dein Nervensystem. Dabei stellst du dir jetzt vor, dass dein Ball unterhalb des Nabels der Mikrokosmos ist, in den du die Energie schickst durch dein Einatmen. Und beim Ausatmen schickst du die Energie strahlenförmig von diesem Ball weg in den Makrokosmos deines Körpers und des gesamten Nervensystems. Und beim nächsten Atemrhythmus stellst du dir vor, dass dein Nervensystem im gesamten Körper nun der Mikrokosmos ist, in den du einatmest und von wo aus du deine Kraft beim Ausatmen in den gesamten Körper sendest. Einatmen Mikrokosmos Nervensystem, ausatmen Makrokosmos Körper. Wiederhole diesen Atemzyklus 2 bis 3 Mal. Und dann stelle dir beim nächsten Atemzyklus vor, dass der Mikrokosmos nun dein Körper ist, in den du beim Einatmen alle Kraft einatmest und beim Ausatmen strahlenförmig die Energie in deinen Geist- und Seelenraum schickst, der nun den Makrokosmos darstellt. Einatmen Mikrokosmos Körper. Ausatmen Makrokosmos Seele und Geist. Einatmen Mikrokosmos Körper. Ausatmen Makrokosmos Seele und Geist. Und beim nächsten Atemzyklus wird deine Seele und dein Geist zum Mikrokosmos, den du einatmest, und beim Ausatmen schickst du alle deine Energie in dein höheres Selbst, was den Makrokosmos darstellt. Einatmen Mikrokosmos Geist und Seele, ausatmen Makrokosmos höheres Selbst. Wiederhole dies 2 bis 3 Mal und dann atmest du in den Mikrokosmos höheres Selbst und schickst all deine Energie beim Ausatmen in den Makrokosmos des Universums. Einatmen Mikrokosmos höheres Selbst, ausatmen Makrokosmos Universum. Wiederhole dies 1 bis 2 Mal. Und dann stelle dir vor, wie du einatmest in den Mikrokosmos Universum und ausatmest in den Makrokosmos aller Galaxien. Einatmen Mikrokosmos Universum, ausatmen Makrokosmos alle Galaxien. Wiederhole dies 1 bis 2 Mal und dann atme in den Mikrokosmos aller Galaxien ein und atme aus in den Makrokosmos der Zentralsonne. Einatmen Mikrokosmos aller Galaxien und ausatmen in den Makrokosmos der Zentralsonne, der höchsten Kraft des großen Ganzen, woraus alle alles schöpfen. Und nun atme den Mikrokosmos der Zentralsonne ein und atme aus in deinen Solarplexus unterhalb des Nabels, dort wo alles begann. Einatmen Mikrokosmos Zentralsonne und ausatmen Makrokosmos Solarplexus unterhalb deines Nabels. Und dann beginnt der Zyklus von vorne und der Solarplexus wird zum Mikrokosmos Und es geht wieder weiter über dein Nervensystem als Makrokosmos und so weiter und so fort. Aber für heute hast du deinen Zyklus vollzogen, den du morgen wieder beginnst bei deinem Solarplexus und zu dem du am Ende auch wieder zurückkehrst. Spüre, wie du durch diese Übung mit allem verbunden wirst.